Alvia. Das neue Miteinander fördert, unterstützt und begleitet uns bei unseren sozialen Ideen. Eine andere Gesellschaft in einem solidarischen Miteinander liegt auf der Hand. Darüber sprechen wir jeden vierten Mittwoch im Monat von 19 bis 20 Uhr auf Radio Lora 92.4. Auch du bist Alvia. Und Alvia ist heute für Sie eine ganze Menge Leute wieder. Unter Moderation von Fritz Letsch finden sich Sibylle Burmeister, Jochen Balzer und Jürgen Greiner, die vorbereitet haben, was unser heutiges Hauptthema ist, vom Grundeinkommen zur Arbeit. Wie kommen wir da weiter? Als Sendung von Alvia und dem neuen Miteinander steigen wir dann auch gleich ein. Anrufen können Sie uns gerne unter der 444 09 436. Und die Technik machen Felix Jakowitz und ein netter neuer Praktikant, dessen Namen wir noch nicht haben, aber gleich noch kriegen. Joshua Frenzel, danke. So. Sollen wir gleich mit dem Thema noch einsteigen? Wir haben diese 6 Gliederungspunkte hier noch stehen, sollen wir sie noch nennen? Vom Grundeinkommen zur Arbeit, Arbeit aus Liebe oder für Geld. Dann suchen wir einen Perspektivenwechsel, neue Formen der Arbeit und Wirtschaft, haben nachher noch Hinweise, Tipps und Termine und ihr erzählt uns, was ihr da draußen macht, falls ihr arbeitet oder nicht arbeitet, 444 09 436. Und dann steigen wir mit unserem ersten großen Wunsch ein, mit Jennifer Rush. Ja, das ist unsere Destiny, unser Wunsch, unser Ziel, das Grundeinkommen. Und vom Grundeinkommen zum Thema Arbeit. Jochen, du startest mit einer Vorbemerkung. Naja, also es geht ja um die... Am Anfang will ich mal zu der Frage was sagen, wie kamen wir vom Grundeinkommen zur Arbeit? Und vorausschicken möchte ich zu unserer Arbeitsweise, dass uns daran lag und liegt, ich denke, da kann ich schon für uns alle sprechen, dass wir Erfahrungen aus der Lebenswirklichkeit uns anschauen. Ne? Dass wir irgendwie vom Leben lernen wollen, dass wir keine Lust haben, irgendwelche Dogmen aufzustellen und uns dann damit einzumauern, dass wir die Freiheit haben wollen, selber weiterzulernen, uneingeschränkt und deswegen morgen vielleicht an dem und dem Punkt auch wieder was anderes denken und sagen, weil uns jemand überzeugt hat, dass das besser ist. Und das bedeutet für mich auch und für uns auch, dass wir uns freuen, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse finden an dem Thema und uns vielleicht was zurückmelden. Wir haben auch einen Text entwickelt zusammen, den wird es nächste Woche auf der Website geben von IDTT. Da kann man auch noch einiges nachlesen zu dem, was wir hier jetzt zu entfalten versuchen akustisch. Und da, also wir würden uns freuen über Rückmeldungen und hoffen, ja, da wird es Anstöße geben. Ne? Und diese Arbeitsweise oder diese Orientierung bedingt auch, dass wir erstens auch untereinander durchaus nicht einig sind. Und ich denke, das ist auch gut so, das braucht gar nicht, weil jeder einfach von seiner und ihrer Perspektive her die Sache sieht. Also das gehört dazu, dass eben jeder im Leben an einem eigenen Punkt steht. Und das dadurch, also es geht viel heutzutage darum, denke ich, aus verschiedenen Perspektiven Gesichtspunkte zusammenzutragen. Und das andere ist, wir wollen auch keine Patentrezepte in die Welt setzen, auch nicht eine Revolution ausrufen, obwohl, sagen wir, also beziehungsweise es hat sich eben bei Revolutionen gezeigt, dass man oft nachher nicht gar nicht so fern von dem Punkt landete, wo man gestartet war. Und deswegen, darum geht es auch nicht, sondern es geht uns eher darum, Entwicklungsperspektiven zu zeigen. Ne? Also wohin sich die Dinge entwickeln könnten, wie bei so einem Knäuel, wo man sich fragt, wo zieht man dran, wo löst sich das Knäuel und wo wird's, verengt sich's. Ne? Gut, also das ist so unsere Arbeit. Dann jetzt, wie kamen wir zum Thema Arbeit vom Thema Grundeinkommen aus? Da würde ich halt sagen, ganz oft, wenn man eben mit Menschen spricht über das Thema Grundeinkommen, dann kommt einem die Frage entgegen oder die Aussage, wer will denn dann noch arbeiten? Ne? Und es fällt zwar auf, dass die Leute dann oft eher an die anderen Menschen denken und nicht an sich selber, also dass sie eben denken, ich selber würde vielleicht schon noch was tun, aber andere ganz gewiss nimmer. Ich denke, dass sich das nicht so ganz beiseite wischen lässt, so ganz schnell. Manche Leute sagen dann, ja klar, alle werden wieder weiterarbeiten wie vorher. Aber ich denke, da übersieht man einfach, auf wie viel Unterdrückung und Gewaltverhältnissen letztlich das Arbeiten in unserer jetzigen Gesellschaft beruht. Das heißt, natürlich würde sich durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens im Gefüge unseres gesellschaftlichen Lebens Wichtiges ändern und für manche Menschen, die jetzt zum Beispiel von Hartz IV betroffen sind oder so, sogar außerordentlich Zentrales verändern. Und das sollte man eben bedenken. Also da sollte man sich darüber Gedanken machen, was ändert sich dadurch und auf welche Schwerpunkte müssen wir setzen, wenn wir in die Richtung weiterkommen wollen. Und so haben wir also gesagt, gut, also jetzt mal das Thema Arbeiten. Und dann ist eben das Erste, was wir da eigentlich gemacht haben, dass wir mal so den Blick haben schweifen lassen durch unser tägliches Leben und uns überlegt haben, was machen wir denn in unserem täglichen Leben so alles? Und da fällt halt so als allererstes auf, dass die Arbeit für Geld eigentlich nur ein Teil des Arbeitens ist. Also wir tun eigentlich viel mehr, also was man unter dem Begriff der Arbeit zusammenfassen könnte. Wir haben da mal zusammengetragen, die Arbeit zu Hause im eigenen Haushalt, für sich, die Partnerin, den Partner, für die Kinder, für die Freundinnen und Freunde, für Bekannte, Austragen, Geburt und Stillen der Kinder, Begleitung und Erziehung der Kinder, Pflege kranker, älterer und sterbender Menschen, Schule und Studium, Arbeiten an der Entwicklung zwischenmenschlicher Kommunikation und zwischenmenschlicher Beziehungen, an der Schönheit von Kleidung, von Orten, Begleitung von Tieren, Pflege von Pflanzen, ja sogar die Arbeit an der eigenen Weiterentwicklung. Das heißt, all diese Dinge haben eigentlich etwas damit zu tun, ich würde sagen, das Zentrale, warum ist das alles noch Arbeit? Es hat etwas damit zu tun, dass wir uns der Sphäre der Notwendigkeiten im Leben stellen, die wiederum was zu tun hat mit unserer Situation als Menschen, der grundlegenden Situation als Bedürfniswesen. Wir Menschen brauchen einfach erstaunlich viel, um brauchbar auf dieser Erde leben zu können. Daraus ergeben sich Notwendigkeiten. Und das Ringen damit und das Ringen zur Freiheit damit, das ist ein Charakteristikum dessen, was ich sagen würde, das ist doch noch Arbeit, obwohl es einen breiten Bereich umfasst und obwohl viel davon gar nicht über Geld läuft. Wobei ich auch sagen möchte, dass viele Menschen zwar für Geld arbeiten, aber trotzdem einen erstaunlich inhaltlichen Bezug dabei haben. Das muss man auch sehen. Weil natürlich diese Theorie, dass die Menschen nur arbeiten, wenn sie das Geld brauchen zum Leben, und eigentlich nur für Geld arbeiten. Also beziehungsweise das impliziert dann im Grunde den nächsten Schritt, dass man sagt, also eigentlich tut nur jemand was, wenn er sich davon finanziell was verspricht. Und da merke ich einfach, unsere alltägliche Lebenswirklichkeit, die spricht dagegen. Ja, also das sehe ich, weil manchmal gibt es richtig erschütternde Beispiele, wie die Putzfrau in meinem Betrieb von irgendeinem Subunternehmen angestellt, verdient schrecklich wenig und sagt aber, jetzt gehe ich nochmal in den ersten Stock, weil so kann man das ja nicht lassen. Also solche Fälle, oder ich gehe in ein Kaufhaus, die Verkäuferin, und die will mir wirklich ein brauchbares Hemd vermitteln. Also wo ich einfach merke, ja, also unter der Oberfläche dieses Arbeiten für Geld, da ist inhaltlicher Bezug zum Arbeiten. Also das war so der erste Punkt, dass wir uns eben sagten, also das Arbeiten heutzutage, das sieht gar nicht so aus, wie die Leute das sehen oder auch in die Welt tragen, die sagen, beim Grundeinkommen, da arbeitet niemand mehr. So, vielleicht jetzt mal für den ersten Teil. Ja, im Internet-Chat draußen wartet Peter Utters auf eure Mitarbeit www.all-wir.de/radio. Findet ihr einen Chat? Ich sage es nochmal, www.all-wir.de. Betreut von Peter Utters, wenn ihr euch dort meldet, könnt ihr Fragen einbringen, eure Beiträge einbringen oder direkt hier anrufen, die 444 09 436. Und Johanna von Kotschian wird uns jetzt das bisschen Haushalt noch näher bringen. Ging die Musik nicht? Oh, schade. Dann müssen wir weitermachen. das bisschen Haushalt müssen wir von anders, anders erledigen. Dann wäre das nächste Stichwort Arbeit aus Liebe oder für Geld. Wer steigt mit dem Thema ein? Ja gut, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Also bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema, warum, was sind eigentlich Gründe für das Arbeiten? Da kam ich zunächst mal drauf, dass ich dachte, hey, eigentlich ist es doch das Natürlichste von der Welt. Ich sehe eine Situation, ich fasse einen Entschluss, ich führe ihn aus. Ich tue, was ich will in dem Sinn, indem ich halt aus Einsicht checke, das und das müsste jetzt eigentlich gemacht werden und dann sage ich, okay, ich mach's. Ja? Also das wäre jetzt einfach das Arbeiten aus Einsicht. Da könnte man also sagen, das ist doch eine gute Sache. Und es ist ja nicht nur so, dass das gegenüber einzelnen Situationen der Fall ist, sondern es gibt ja da auch im Leben noch was Tiefergehenderes. Ne? Also ich erinnere mich, dass ich als junger Mensch zum Beispiel fasziniert war oder irgendwie auf eine ganz eigentümliche Weise angezogen war von der Geschichte der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung und von den Niederlagen gegen den Faschismus. Und dass ich diese Phänomene, denn dass es einfach Themen gibt, die einen rufen quasi. Da gibt es Themen in der Welt und man fühlt sich da hingezogen. Und dann setzt man sich damit auseinander und in gewisser Weise setze ich mich bis heute damit auseinander und es ist 40 Jahre her oder so. Und da sieht man eben, dass es nicht zufällig in unserer Sprache so ist, dass Beruf, Berufung, Ruf, dass das was miteinander zu tun hat. Und dann auch die andere Sache, Verantwortung, ja, wo einfach das Wort Antwort drin steckt. Und die Antwort, die kommt eben manchmal ganz von innen auf eine Situation in der Welt. Ja, ganz individuell. Und so kann man dann sagen, also da gibt es durchaus ein Arbeiten aus Freiheit. Ja, weil einfach Menschen, die ja wach sind, die ja verbunden sind mit der Weltwirklichkeit, in sich etwas finden, einen Impuls finden und sagen, das ist meine Sache. Und sich dafür einsetzen. Und dann wird diese Arbeit aus Freiheit wirklich auch zum Anstoß ihrer Entwicklung. Ja, dann kommen sie dadurch weiter. Dann macht man wirklich wichtige Erfahrungen, weil man einem an der Sache liegt. Und dann finden sie vielleicht die Arbeit aus Liebe zur Sache. Und da hat ja die Marilyn Monroe mal sehr schön formuliert, die Liebe und die Arbeit sind die beiden einzigen wahren Dinge in unserem Leben. Sie gehören zusammen. Sonst ist es schief. Die Arbeit ist selbst eine Form der Liebe. Und auch das, möchtest du mir im Grundgesetz dann vielleicht weiterführen? Oder? Ja, also, das war der Jürgen. Also, ich denke nämlich, man kann sagen, Freiheit ist die subjektive Seite, Liebe ist die Seite der Beziehung zur Welt, zum anderen. Und das gehört aber eigentlich zusammen. Also Arbeiten aus Freiheit, Arbeiten aus Liebe zur Sache oder aus Liebe zu anderen Menschen. Genau, und das hat das Grundgesetz auch in seinen Grundartikeln, in seinen ersten Artikeln auch erkannt oder er wollte dem auch entsprechen und deswegen wurde der Artikel 2, Satz 1, Absatz 1 entsprechend auch formuliert. Und ich zitiere den, jeder hat das Recht auf eine freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt, und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Da ist eine ganz klare Würdigung des Menschen drin in seiner Entfaltung. Und wenn ich das so lese und höre, dann bin ich etwas erstaunt darüber, dass in der Arbeitswelt das doch ein bisschen anders aussieht, das Ganze insgesamt. Denn da erleben wir das gar nicht, dass das so die Entfaltung oder die Würdigung des Menschen oder die Persönlichkeit im Vordergrund steht. Woran liegt denn das eigentlich? Also jetzt hätte ich ja Lust, mal um die ganze Sache mal zu kontrapunktieren, dieses Zitat aus dem Krefelds vorzulesen. Und aus dem was? Rechtswörterbuch Krefelds, Ausgabe 2002. Und da steht dann drin, und sag mal einfach um zu sehen, dass das Arbeiten heutzutage in einer widersprüchlichen Situation steckt. Jetzt haben wir sozusagen die Sonnenseite beschrieben, also Arbeiten als Selbstverwirklichung. Und jetzt kommt sozusagen eine andere Seite, die aber in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit eine Riesenrolle spielt. Direktionsrecht ist das dem Arbeitgeber aus dem Arbeitsverhältnis zustehende Recht, einseitig den Inhalt der Arbeitsleistung und die Arbeitsbedingungen zu bestimmen, soweit dies nicht durch Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag festgelegt ist. Aufgrund des Direktionsrechts kann der Arbeitgeber zur Arbeitsleistung und zum Verhalten des Arbeitnehmers im Betrieb Weisungen erteilen, die der Arbeitnehmer aufgrund seiner Gehorsamspflicht befolgen muss, soweit sie nicht gegen Gesetz, Vertrag, die guten Sitten oder gegen die Fürsorgepflicht verstoßen. Also soweit das Zitat. Und also du warst ja, Jürgen, ganz erstaunt, dass das im Grunde einfach Rechtswirklichkeit ist. Ne? Die halt für mich ist das ein Riesenwiderspruch zwischen der Rechtsauffassung im Arbeitsrecht und unseren Grundfesten, die in der Verfassung niedergeschrieben sind. Denn bei aller vielleicht vernünftigen organisatorischen Notwendigkeiten, die im Arbeitsprozess notwendig sind, so hätte aber trotzdem dieses Wörterbuch dann die Begriffe wie Sorgfalt oder Entfaltung des Menschen irgendwo aufnehmen können. Aber das scheinen ja irgendwo keine schützend werdende Dinge zu sein. Und das, wenn man das auch die Rechtsprechung anschaut, die Urteile, dann scheinen die nur die wirtschaftlichen Interessen hier sich niederzuschlagen. Das ist die alte Chefstruktur aus dem Militär übernommen. Wir weisen, wir haben das Direktionsrecht, wir weisen an, was zu machen ist. Genau. Naja, es ist eben auffallend, dass bisher die vorherrschenden Strömungen in unserer Rechtswissenschaft da also sie sehen da vermutlich ein gewisses Spannungsverhältnis, aber sie sehen da keinen Widerspruch. Und das hat sicher viel damit zu tun, dass sie halt die ganze Sache vom Vertragsrecht her denken, von der Vertragsfreiheit her denken und sagen, naja, es wird ja keiner gezwungen, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, was formal richtig ist, aber eben den tatsächlichen Lebensverhältnissen, dem Druck, dem Überlebensdruck, eben eine Arbeit zu finden, nicht gerecht wird. Natürlich gibt es dann auch Arbeitsschutzgesetze, also das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaftsordnung. Nur, sag mal, worauf es uns hier in diesem Zusammenhang ankommen kann, ist halt im Zusammenhang unserer Sendung, dass ganz viele Menschen in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit eigentlich den Hauptteil ihrer wachen Zeit in Verhältnissen verbringen, wo sie nicht nach eigenem Willen und eigener Entscheidung arbeiten, vorrangig, sondern wo ihre Arbeit vorrangig darin besteht, eben den Willen anderer umzusetzen. Ne? Und dass das natürlich Folgen hat auf das ganze Dasein, ne? Die letzten Endes in der Tendenz so laufen, dass halt die Menschen ein Stück weit neben ihrem eigenen Leben stehen, ne? Und halt schauen, dass sie in dieser Maschinerie des Arbeitslebens durchkommen. Das hat dann zur Folge, dass sie ihre freie Zeit als Freizeit fassen müssen. Das muss vorrangig dazu dienen, ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, sich davon zu erholen, von dem Druck zu erholen, den sie ständig erleben. Das hat zur Folge, dass sie im Grunde auch am Zeitgeschehen nicht wirklich teilnehmen können, weil das würde ihre Arbeitsfähigkeit unter Umständen in Frage stellen, sie durcheinander bringen. Und so entsteht eine Struktur, wo sich eben der Tendenz nach, wo sich eben Menschen im Grunde zurückziehen von dem, was sie tagtäglich hauptsächlich machen und wo dann ihre Privatsphäre zu dem wird, wo sozusagen das eigentliche Leben stattfindet. Und das hat natürlich dann wieder zur Folge, dass dann das Geld natürlich sehr wichtig wird, weil das dann sozusagen das Kompensationsmittel ist für den Schmerz, des neben sich Stehens, den man im Arbeitsleben die meiste Zeit erleben muss. Ne? Manche Leute sagen ja auch, das ist ja ein Schmerzensgeld. Ja? Und das ist, im Grunde ist das, da ist eine Wahrheit drin. Ne? Ja. Und das hat dann auch zur Folge, ich sehe es ja. Und bei vielen reicht es nicht aus, den Schmerz auszugleichen. Natürlich nicht. Vor allem, wenn sie immer weniger verdienen. Aber die Zeiten werden sich ändern. Ja, also uns klagt jetzt erstmal daran, die Folgen dieser Widersprüchlichkeit, der Stellung des Arbeitens im gesellschaftlichen Leben anschaulich zu machen. Ja, und Bob Dylan gibt uns jetzt die nächste Vorlage, bitteschön. Joshua, danke. Come gather our people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start. Ihr hört Alvir auf Radio Lora 92.4. Könnt den Chat, euch am Chat beteiligen, www.al-vir.de/radio oder hier anrufen unter 444-09436. Heute haben wir das Thema Arbeit und wir sind gerade am Perspektivenwechsel. Wie kann das Arbeiten aus der Widersprüchlichkeit gelöst werden? Vorher waren wir gerade an dem Schmerzensgeld, das noch nicht mal ausreicht für manche weisungsgebundene Arbeit. Wie rauskommen? Ja, ich würde halt sagen, vorhin haben wir uns auch im Grunde die subjektive Seite des Dramas, des aktuellen Dramas angesehen. Und jetzt können wir mal ein bisschen sozusagen die weltwirtschaftliche Seite ansehen. Getreu dem Motto vom Anfang, wenn man in die Wirklichkeit genau guckt, dann findet man vielleicht Türen, wie es weitergehen kann. Ne? Den Faden, an dem man weiterarbeiten kann. Und ich denke halt, ein ganz zentraler Punkt ist eigentlich zu verstehen, was uns eben die Entwicklung der Arbeitsteilung gesellschaftlich und wirtschaftlich gebracht hat. Wenn man sich mal klar macht, dass es eben dass Zeiten gar nicht so weit in der Vergangenheit liegen, wo im Grunde, sagen wir, in der ländlichen Bevölkerung eigentlich fast jeder bei der Feldarbeit mitmachen musste, also unmittelbar eingebunden war in die brachiale Auseinandersetzung mit den Lebensnotwendigkeiten. Dann gab es vielleicht einen Pfarrer, der zugleich als Lehrer war, oder dann gab es vielleicht auch schon einen Lehrer, aber es ging schrittweise los. Dann gab es vielleicht den Schmied relativ früh. Und jetzt haben wir also eine ungeheuer differenzierte Arbeitsteilung. Und dieser Prozess der Arbeitsteilung hat natürlich Reichtumsentwicklung möglich gemacht, hat auch Befreiung in gewisser Weise uns Menschen von der Not, von der unmittelbaren Angebundenheit an die Notwendigkeiten des Lebens freigestellt auch ein Stück. Das muss man auch anerkennen. Weil die Menschen auch insgesamt ihren Neigungen und ihren Fähigkeiten dabei nachgehen konnten und sich dabei entfalten konnten durch die Arbeitsteilung. Das mag auch ein Aspekt sein. Und durch das, dass ein Mensch sich entfaltet, bringt er bessere Ergebnisse hervor. Wenn Mozart sozusagen auch das Klavier noch hätte bauen müssen, dann wäre er wahrscheinlich nie ein musikalisches Genie gewesen, das die Menschheit mit wunderbarer Musik bereichert hätte. Und so diese Arbeitsteilung lässt im Prinzip Talente und Fähigkeiten hervorkommen und insgesamt zu einer Bereicherung kommen. Ja, ich denke halt, die für uns jetzt spannendste Seite der Arbeitsteilung ist eigentlich, dass es zwei Ebenen sich herausbilden. Es gibt die reale wirtschaftliche Ebene, wo es sozusagen um die Auseinandersetzung mit den Naturreichen geht, mit den Naturverhältnissen vorrangig. Und auf dieser Ebene sind wir längst an einem Punkt, wo niemand mehr für sich arbeitet, sondern wir eigentlich komplett von den Arbeitsleistungen der anderen erhalten werden. Also bis auf die Himbeeren, die ich vielleicht in meinem Schrebergarten noch selber pflücke. Aber ansonsten, wenn ich mir so einen Tag anschaue und ich steige aus dem Bett aus, das ich nicht gebaut habe, trinke den Kaffee, den ich nicht angebaut habe, das Brot, was ich nicht gebacken habe und so weiter. Also das kann sich jeder mal klar machen und muss dann feststellen, also ich lebe komplett von der Arbeitsleistung anderer, erstaunlicherweise. Ne? Und in diesem Prozess stehe ich auch selber drin. Und das ist so die eine Ebene, die sich jetzt schon gut herausgebildet hat. Und die andere Ebene ist eben, dass durch die Arbeitsteilung auch das Geld entstanden ist, als einen starken Hintergrund, weil natürlich dadurch in viel größerem Ausmaß Austausch erforderlich war, Märkte entstanden, und aus den Märkten denke ich, dass das der entscheidende Hintergrund war, warum dann eben dieser Generalmaßstab Geld sich so herausbilden konnte. Das heißt, damit entsteht also die zweite Ebene der Finanzen. Aber jetzt denke ich, dass mit dieser zweiten Ebene der Finanzen es auch noch die Bewandtnis hat, dass halt historisch diese ganze Entwicklung der Ausbildung des Geldes und der Märkte verbunden ist mit der patriarchal-kapitalistischen Entwicklung. Also es gibt da ein schlaues Buch von Gunnar Heinzson, Privateigentum, Kapital, Geldwirtschaft. Da wird das eigentlich sehr anschaulich beschrieben, wie eben am Anfang der Antike und auch in wirtschaftlicher Hinsicht eben die Getrenntheit der gegeneinander gleichen und freien Männer stand. Und jeder dieser Männer hatte eine Hauswirtschaft, das Oikos, und da kommt unser Wort Ökonomie her, und herrschte im Grunde, also hatte im Grunde sein Haus, seine Frau, seine Kinder, seine Sklaven und sein Vieh als Eigentum. Ja? Und das ist sozusagen der Hintergrund. Und aus dieser Grundstruktur der Getrenntheit heraus, der Getrenntheit der Menschen voneinander, hat sich eben diese moderne Wirtschaft ausgebildet. Da gibt es eine gerade Linie, zum Beispiel im Eigentumsrecht. Ne? Ich habe das mal mitgebracht. Also Paragraph 903 Bürgerliches Gesetzbuch, was für heute gilt. Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten. Jetzt sieht man hier, da hat sich was getan. Und im Gegensatz zu den biblischen Zeiten sind die Frauen auch nicht mehr Eigentümer. Richtig, also hier sieht man, was geschichtliche Entwicklung heißt, mhm. ja, was Fortschritt heißt. Aber es ist ein bisschen langsam, aber immerhin jetzt sind die Tiere auch schon keine Sachen mehr, nur noch die Pflanzen. Aber man sieht hier, das ist im Grunde ein Ausläufer dieser alten Struktur der Getrenntheit. Und wir haben in unserem Wirtschaftsleben eigentlich diese radikale Verbindung, dass wir auf der einen Seite sehr dienstleistungsorientiert sind und uns überlegen, was unsere Kunden in Neuseeland und in Hongkong und in Argentinien für Bedürfnisse haben und versuchen, für die zu arbeiten. Und auf der anderen Seite ist jeder, was seine finanzielle Existenz betrifft, total auf sich allein gestellt. Und das kann natürlich, das ist ein Spannungsverhältnis, das kann so auf die Dauer nicht weitergehen, mhm. gut gehen. Wir müssen uns nach einer der beiden Richtungen entscheiden, wobei man auch sagen kann, aus der geschichtlichen Erfahrung, wenn wir uns für die Sache der Getrenntheit entscheiden, dann werden wir auf die Dauer keine Weltwirtschaft mehr haben können. Also weil so einen komplexen Zusammenhang, den kann man nur tragen, wenn wir ihn wirklich auch in unser Bewusstsein aufnehmen. Ja. Das heißt, dann müssen die Finanzverhältnisse den realwirtschaftlichen Verhältnissen folgen. Mhm. Und das ist eben der Perspektivenwechsel. Und die meisten Menschen hierzulande lassen ja ihre Gelder lieber bei den Banken und dort wird inzwischen spielsüchtiges Treiben damit gemacht. Und es wird höchste Zeit, den Banken das wegzunehmen und alles neu zu machen. Alles neu heißt nämlich unser nächster Titel jetzt, den uns Joshua gibt. Danke. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak. Und damit kommen wir von Aristoteles zur neuen Form der Wirtschaft und Arbeit. Was sind die Konsequenzen des Perspektivenwechsels? Was ist die neue Form? Ja, ich würde halt erstmal sagen, Perspektivenwechsel. Das hieß ja, wir stellen jetzt den gesamtwirtschaftlichen oder weltwirtschaftlichen Zusammenhang, den wir real haben, den stellen wir in das Zentrum unseres Blicks und stellen die einzelwirtschaftlichen Interessen an die zweite Stelle konsequent. Und das bedeutet also auch zentral, dass wir alle die Verantwortung dafür übernehmen, dass, ich würde sagen, letztlich alle Menschen auf dieser Erde, weil wir letztlich Weltwirtschaft betreiben wollen und betreiben, das für ihr Dasein nötige Einkommen bekommen. Ne? Das hieße tatsächlich etwas gegen den Hunger zu tun und nicht mit Getreide zu spekulieren? Ja, mindestens. Das heißt ganz sicher, die Möglichkeiten, die wir heute haben, wirklich nach einer vernünftigen Prioritätensetzung einzusetzen, wo ganz oben natürlich stehen muss, dass einfach alle Menschen auf dieser Erde was das zum Leben Nötige brauchen. Ne? Also man könnte sagen, Grundeinkommen weltweit, wobei man auch ganz klar sagen kann, dass wir keine stabile, prosperierende wirtschaftliche Situation mehr bekommen werden, wenn wir uns nicht in die Richtung entwickeln. Weil es einfach die Höllen sind, die Menschen auf dieser Erde durchmachen müssen, die letztlich die Instabilitäten antreiben im Hintergrund. Und sag mal, ich denke, das Grundprinzip wird dann einfach werden müssen oder schält sich einfach heraus, entsprechend den realwirtschaftlichen Gegebenheiten, dass man sagt, der Einzelne arbeitet für die Gemeinschaft, die Einzelne arbeitet für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft trägt die Einzelne und den Einzelnen als Grundprinzip. Ne? Mit einem Einkommen, das eben auf die Bedürfnisse der Einzelnen und des Einzelnen bezogen ist. Und das bedeutet eben auch, dass Arbeit wirklich nicht mehr entlohnt wird. Ja? Weil Arbeit nichts ist, was man verkaufen könnte. Man kann, dann würde man sich selber teilweise verkaufen. Das ist im Grunde ein Überbleibsel der Sklavenwirtschaft, denke ich, strukturell gesehen. Und dass man wirklich sagt, ich arbeite, weil ich die Sache voranbringen will. Ich arbeite um der Sache willen. Aber ich kann mich voll einbringen, weil ich weiß, die anderen tragen auch mich. Ja. Und ich denke, das ist einfach das Zukunftsmodell. Und da sieht man dann auch, dass eben diese ganze Finanzspekulation, die uns das Leben jetzt so schwer macht, dass die letztlich im Untergrund hat, eben den Mangel an Vertrauen in die anderen Menschen. Realistisch betrachtet, die einzige Sicherheit, die wir wirtschaftlich haben können, ist die Bildung und die Wohlgeordnetheit unserer Gesellschaft, unserer Mitmenschen, auf die wir ganz konkret angewiesen sind. Mhm. Und angewiesen sein werden, wenn wir alt sein werden. und oder krank sein werden. Und all diese Ideen, dass man sozusagen jetzt Wert, Geld aus dem wirtschaftlichen Kreislauf hinausnimmt, es irgendwie hinüberrettet in irgendwelche Zukünfte, um es dann wieder einzubringen. Alle diese Ideen also sind letztlich unsere Altersversicherungsillusionen. Ja, da sind natürlich dann inzwischen auch schon Millionen von Menschen damit beschäftigt, diese Illusionen sozusagen mit Scheinleben zu erfüllen. Aber letztlich, denke ich, handeln wir uns damit nur unhaltbare Zustände ein. Also wir müssen auf die Realwirtschaft zurück. Das Geld ist dafür da, ausgegeben zu werden. Die Wirtschaft ist eigentlich was ganz Gegenwärtiges, weil unsere Bedürfnisse immer gegenwärtig sind. Die Gegenwart kann auch mal bei einem Schrank 80 Jahre sein. Aber im Prinzip ist es nichts für die Ewigkeit. Die Wirtschaft ist immer in Bewegung. Und es ist ziemlich verrückt, darauf ein Vermögenskönigreich errichten zu wollen. Und wie kann es passieren? Wie kommt es? Am 15. Oktober die Weltrevolution oder jetzt die Bankenaktion von Attac, die sagt, Leute, nehmt diesen schrecklichen Banken, die da ihren Managern Millionen zahlen, nehmt ihnen das Geld weg, legt es auf kleine Genossenschaftsbanken, das sind ja nur kleine Ansätze. Wie passiert das? Also ich würde sagen, dass das Allerwichtigste ist, dass wir uns bilden, dass wir ein Bewusstsein entwickeln von dem, was wirtschaftlich tatsächlich vor sich geht. Weil auf dieser Basis können wir, wo wir auch gehen und stehen, wo das Leben uns hinstellt, versuchen, in die Richtung zu wirken, eben einer grundsätzlichen Umsteuerung unseres Wirtschaftslebens. Für mich ist immer Vorbild, wie wir die Kernkraft in Deutschland runtergebracht haben. Und ich denke mir, so müssen wir es auch mit der kapitalistisch bestimmten Weltwirtschaft machen. Da war Fukushima dafür notwendig. Ja, aber wir werden auch in dieser Hinsicht, wir erleben ja schon die Erschütterungen. Ja. Und ich denke mir, letztlich will ich da, es gibt für mich keine Strategie, die man irgendwie auspacken im Koffer tragen könnte. Sondern es gibt, denke ich, eigentlich nur das, dass wenn wir alle kapieren, wie die Lage eigentlich ist, dann werden wir zusammenspielen können. Und dann werden wir allmählich lernen, die Sache eben umzusteuern. Ja. Ja, da würde ich ganz gerne selber also einsetzen mit dem, dass ich glaube, dass es eine persönliche Entwicklung ist und dass wir zum Beispiel, wenn wir Grundeinkommen hätten, was ausreichend wäre, all diese Fähigkeiten in uns wieder entwickeln können, weil wir haben sie eigentlich. Also es ist nicht nur eine Sache von Bildung, sondern es ist eine Sache von Wiederfinden und alle diese Zentren in uns, also die Empathiezentren, das Schwarmbewusstsein, die Spiegelzellen, wieder so zu aktivieren, dass wir das sind, was wir auch schon mal waren, meines Erachtens. Nämlich Wahrnehmende. Die anderen wahrnehmen, die Bedürfnisse der anderen automatisch wahrnehmen. Wir müssen nicht mal oft Entscheidungen fällen, sondern wir haben das in uns, dass wir automatisch so reagieren, dass die Gesundheit, die Harmonie, das Zusammenklingen und Schwingen, dass das eigentlich passieren will in uns. Nur bei dieser Form von Arbeit und bei dieser Form von Geldwirtschaft sind wir so eng, so klein, so gedeckelt, dass wir all diese wunderbaren Fähigkeiten nicht entwickeln konnten oder nicht entwickeln können in dem Ausmaße, wie wir es brauchten. Mhm. Und es ist ein traumhaft schönes Bild, was in mir entsteht, wenn ich jetzt auch mit diesem Thema mich noch tiefer und tiefer befasse, was sogar wirklich über das Grundeinkommen dann hinausgeht, diese wirkliche Trennung von Arbeit und Einkommen, die hat mich irgendwie plötzlich wieder Vertrauen haben lassen. Mhm. Und zwar tiefes Vertrauen. Schön. Ja. Wir haben noch ein Lied, das uns Peter Utes vorbereitet hat, das zu den alten Zeiten noch spricht, Geier Sturzflug, Arbeitslos. Mit der Bundesagentur für Arbeit. Leider sind momentan alle Arbeitsplätze besetzt. Arbeitslos! Ja, sieht nicht sehr glücklich aus, wie sich das tatsächlich anhörte. Aber Frau von der Leyen hat gerade davon geschwärmt, dass so viele ältere Menschen endlich wieder Arbeit haben. nämlich zur Rente dazu verdienen können. Auch so kann man Zynismus gut rüberbringen. Wir haben Hinweise, Tipps, Termine für die nächste Zeit. Für alle, die sich nicht an den Themen Arbeitslosigkeit festbeißen wollen. Der erste Termin, Samstag, 27.08. ist vom Bedarfsnetz. Bernd Bödel lädt ein zu einem Mittagsbrunch am Samstag, 27.08. im Haus der Jugendarbeit. Auf bedarfsnetz.de gibt es die Anmeldung und alles Weitere, was man dazu wissen muss. Bedarfsnetz will gemeinsames Einkaufen, Besorgen etc. organisieren für Menschen, die etwas weiterdenken wollen im gemeinsamen Sinne. Dann gibt es das bedingungslose Grundeinkommenscafé, wie immer in der Müllerstraße 44, glaube ich. Bei Fritz. Müllerbäckerei. In der Fritz-Bäckerei, ja, Mühlenbäckerei. Genau. In der Mühlenbäckerei am Sendlinger Tor in der Müllerstraße am 3. September von 14 bis 16 Uhr. Und Jochen hat noch zwei Termine. Ja, ich meine, wir können natürlich auch das nächste Treffen unseres Paradigmenwechsel-Arbeitskreises, ja. Das ist am 7. September, Mittwoch, den 7. September, 19 Uhr, diesmal schon um 19 Uhr in der Nikolaistraße 17. Im Erdgeschoss ankündigen. Und dann habe ich eben noch den Termin, was Interessantes, die E.F. Schumacher Gesellschaft für politische Ökologie lädt ein zu einem Festakt und Symposium zum 100. Geburtstag von Herrn Ernst Friedrich Schumacher. Vielleicht sage ich zunächst nochmal die E-Mail-Adresse, weil da kann man sich das nächstnähere ja auch angucken. Also World Wide Web i-f-schumacher-gesellschaft.de. Diese Veranstaltung steht unter dem Motto, machen wir es hier, 100 Jahre Ernst Friedrich Schumacher, was ist das menschliche Maß, nachhaltiges Wirtschaften und menschliches Maß. Und am 16. September abends ist ein Festakt, also ab 17.30 Uhr in der Hochschule für Philosophie München. Da unter anderem soll wohl Herr Uhde da sprechen, immerhin auch, aber richtig interessant finde ich dann auch Beiträge von Klaus Biegert und Renate Börger zum Leben und Werk von Ernst Friedrich Schumacher, sowohl wie eine Festansprache von Satish Kumar, Leiter des Schumacher College Devon in England, Ernst Friedrich Schumachers Spuren in der Welt. Und am Samstag, den 17. September, sind dann eine ganze Reihe von interessanten Workshops mit richtig wichtigen Leuten. Auch Herr Pech ist da zum Beispiel dabei, Herr Felber ist dabei und Benjamin Kafka ist dabei. Christine von Weizsäcker, und da kann man sich dann eben anmelden. Also vor allem ist es kostenlos, also das ist doch einfach eine Chance, mal interessante Leute zu Wirtschaftsthemen kennenzulernen. Dann habe ich noch eine weitere Veranstaltung, die ist später, 13. bis 16. Oktober 2011, zum Thema Geld und Kapital, der erweiterte Kunstbegriff, der blaue Reiter. In Murnau, also da wird am 13. Oktober 2011 Bernd Senf einen Vortrag halten, Zinssystem, Geldschöpfung und Spekulation, tiefere Ursachen der Schuldenkrise und mögliche Auswege. Und vom Freitag, den 14. bis zum Sonntag wird dann Johannes Stüttgen einen Vortrag halten und ein Seminar durchführen, der erweiterte Kunstbegriff von Josef Beuys. Also das wird der Vortrag sein am 14. Oktober 2011 und am Samstag das Seminarthema der blaue Reiter und die soziale Plastik. Also da gibt es immer auch diese Querverbindungen von Wirtschaftsfragen in künstlerische Fragen. Und da wird es dann auch am Sonntag, den 16. Oktober, eine Führung geben im Marktmuseum. Das Kontakt, jetzt schaue ich nochmal auf wieder eine World Wide Web Omnibus.org. Also da ist, könnte man wahrscheinlich genau. Dazu mehr lesen. Aber vielleicht, wir haben jetzt den Text zu dieser Sendung noch im Internet. Der wird nächste Woche wird der im Laufe der Woche eingestellt werden. Und ihr werdet ihn finden unter der Internetadresse blog.idtt.de blog blog .idtt wie idtt.de und hoffentlich einen Link auch auf Alvir mit al-vir geschrieben alvir.de. Und in vier Wochen unseren dritten Mittwoch im September macht Vierter. Vierter. Ja. Danke für die Korrektur. Peter Utes, die Sendung zum Thema Würde und Grundeinkommen. Und ja, ich danke jetzt schon mal herzlich Felix Jakowitz und wir kriegen aber noch kurz die Dire Straits. Money for Nothing, bitte. Ja, und damit verabschieden wir uns. Heute im Studio die Grundeinkommensredaktion, Sibylle Burmeister, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Draußen am Chat Peter Utes und unsere Musikredaktion. Das war eine Sendung von Alvir, das neue Miteinander und die Initiative IDTT auf Radio Lora 92.4. al-wir.de im Radio, im Internet auch zu finden. Felix Jakowitz und Joshua Frenzel haben uns durch die Technik geführt. Unser nächster Termin 28.09. mit dem Schwerpunkt Würde. Und jetzt einen wunderschönen Abend an Sie.